Drittens, hier unterbrach ich ihn, sag einmal, hältst du eigentlich den Juden für national oder für international? Weder das eine noch das andere, war die Antwort. International empfinden heißt, mit der ganzen Welt es so gut meinen wie mit sich selbst. Wenn die Welt danach wäre, gern. Vor allem müssten unsere internationalen Schwärmer nicht der stillen Hoffnung sein, es käme weniger darauf an, dass sie es mit der Welt, als dass die Welt es mit ihnen gut meine. Immerhin, die gute Absicht soll gelten. Die aber fehlt dem Juden von Haus aus, total. Nicht im Traum denkt er daran, sich der Menschheit einzuordnen. Beherrschen will er sie, um sie nach Belieben auspressen zu können. Wenn es ihm um Kameradschaft zu tun wäre, hätte er längst Gelegenheit dazu gehabt in Hülle und Fülle. Das Gebot Jehova, nur ja keinen Bund mit fremden Völkern zu schließen, sondern im Gegenteil eins nach dem anderen zu fressen, ist ihm aus der Seele gesprochen. Überall trat man ihm anfangs mit Herzlichkeit gegenüber. Im alten Ägypten, in Persien, in Babylonien, in Europa, der Pferdefuß kam überall zum Vorschein. Die germanischen Eroberer fanden ihn vor mit einer Menge angemaßter Rechte. Sie beließen ihn darin. Sein Besitz an Grund und Boden blieb ihm gesichert, handeln durfte er wo und wie er wollte, sogar seiner Lieblingsneigung entsprechend mit Sklaven. Wie jeder andere konnte er öffentliche Ämter bekleiden, auch das Richteramt. Und seine sogenannte Religion war streng vom Staate geschützt. So ähnlich schreibt Otto Hauser, dem wohl kein Mensch nachsagen kann, er täte nicht alles, um den Juden verführerische Lichter aufzusetzen. Ich nickte. Und ob? Man muss ihn mit Vorsicht genießen, sonst sieht man den schwarzen Wald vor lauter blonden Bäumen nicht. Im Großen und Ganzen ist mir da Werner Sombart lieber, trotzdem seine Berliner Vorlesungen von Juden nur so wimmeln. Nun, der sagt dasselbe, rief er. Nach ihm sind die Juden durchaus nicht immer Halbbürger gewesen. Im Altertum hatten sie öfters sogar besondere Vorrechte, die sie von bestimmten Pflichten, Kriegsdienst und so weiter entbanden. Waffengänge persönlich zu wagen, war eben nie ihre starke Seite. In den Befreiungskriegen stellten die Juden von Deutschkrone in Pommern an den König das Gesuch, gegen Geld vom Feldzug daheim bleiben zu dürfen. Weil bei den jetzigen Zeiten feige Memmen gar nichts, 10.000 Taler Bargeld, aber sehr viel helfen könnten. Die Eingabe wurde genehmigt, aber nicht bloß ihnen, sondern auch den Juden in noch 5 anderen preußischen Kreisen, deren es im Ganzen 7 gab. Ich setzte hinzu, ich kenne die Stelle bei Hauser, sie ist urkundlich. Dort steht aber auch, dass Meyers Konversationslexikon seelenruhig schreibt, die Juden hätten sich in den Befreiungskriegen durch Heldenmut als würdige deutsche Staatsbürger erwiesen. Wie im Weltkriege, winkte er vielsagend ab. Wenn es nach mir ginge, müssten in allen Schulen, an allen Straßenecken, in jeder Gaststätte Plakate hängen, auf denen nichts weiter stünde als das Wort von Schopenhauer über die Juden, große Meister im Lügen. Es gibt kein besseres. Und ausnahmslos trifft es zu, auf jeden Juden, ganz gleich, ob hoch oder niedrig, Börsianer oder Rabbiner, getauft oder beschnitten. Das geknechtete Volk, durch Jahrtausende gehetzt. Und der Artlose fällt immer wieder auf diesen hanebüchenden Schwindel herein. Selbstverständlich wurde man gegen sie borstig. Aber erst nachdem sie die unerfahrene Gutmütigkeit schamlos missbraucht gehabt und das Volk mit ihrem Wucher und Betrug bis aufs Hemd ausgeräubert hatten. Überall war das so. Im alten Römerreich, in Ägypten, in Asien, später in England, Italien, Frankreich, Polen, Holland, Deutschland, sogar schreibt Sombart wortwörtlich auf der Pyrenäenhalbinsel, wo sie so viel Gutes erfahren haben. Schon Cicero klagt über das unaufhörliche Versickern des römischen Goldschatzes nach Jerusalem. Die Erklärung dafür gibt uns sein jüdischer Zeitgenosse Josephus. Weit über 2 Millionen Juden aus allen Provinzen des Riesenreiches gingen damals jährlich zum Salomonischen Tempel auf die fromme Wallfahrt. Als dann Titus Jerusalem eroberte, kam die Bescherung zutage. In unterirdischen Gewölben verbarg das Gotteshaus Unmengen des gehamsterten Goldes. Heutzutage scheint auch Amerika mit der Schlupfwinkel zu sein. Henry Ford erzählt, in seiner Heimat werde allgemein behauptet, die Vereinigten Staaten hätten mehr Gold als jedes andere Land. Aber wo sei es? Seit wann hast du kein Goldstück mehr gesehen? Die Regierung sei überschuldet, versuche verzweifelt zu sparen, nicht einmal die Kriegsinvaliden könne sie bezahlen. In Amerika sei das Gold zweifelsohne, aber es gehöre nicht den Amerikanern. Hier ergänzte ich, seit wann hat man denn in der Schweiz, in England, in Holland, in Frankreich, in Skandinavien kein Goldstück mehr gesehen? Ende 1922 sah ich in der Schweiz nicht ein einziges im Umlauf. Lauter Papier wie bei uns. Und so ist es auf der ganzen Welt. Jeder Ausländer bestätigt das. Wir waren schön dumm, als wir das Geld auf die Reichsbank trugen. Es wäre viel vernünftiger gewesen, es gleich in die Synagogen zu bringen. Heute so und vor 2000 Jahren ebenso, fuhr er fort. Ich denke, das genügt, um das Wesen der jüdischen Internationalität zu kennzeichnen. Bliebe also noch das Nationalgefühl der Juden. Natürlich nicht das der einen für Deutschland, der anderen für England und so weiter. Mit diesem Speck sind wohl nirgends mehr viel Mäuse zu fangen. Schickt mir eine Schachtel voll deutscher Erde, damit ich das verfluchte Land wenigstens symbolisch verschlingen kann, schrieb der deutsche Jude Börne. Und Heinrich Heine roch Deutschlands Zukunft aus einem Nachtstuhl heraus. Der Physiker Einstein, den die jüdische Reklame wie einen zweiten Kepler bestaunen ließ, erklärt, er habe mit dem Deutschtum nichts zu tun. Die Gepflogenheiten des Zentralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, nur die religiöse Gemeinschaft der Juden, nicht aber auch deren völkische herauszukehren, findet er unaufrichtig. Ein weißer Rabe? Nein, nur einer, der sein Volk schon überm Berg glaubt und es daher nicht mehr für nötig hält, sich zu verstellen. Sogar im Zentralverein selbst fiel schon die Maske. Ein Dr. Brunn gab dort unumwunden zu, dass die Juden kein deutsches Nationalgefühl haben können. Wir verwechseln eben immer ihr charakterloses Bestreben, sich allem und jedem anzupassen, mit dem Zug des Herzens. Wenn's nur Vorteil bringt, dann gibt's für sie kein Bedenken, am allerwenigsten ein sittliches. Wie viele galizische Juden sind zuerst Deutsche, dann Engländer und schließlich Amerikaner geworden, jedes Mal im Handumdrehen? Mit affenartiger Geschwindigkeit wechselt das hinüber und herüber, und wo es Fuß greift, ertönt entweder die Wacht am Rhein oder die Marseillaise oder der Yankee-Doodle. Dass unsere Warburgs, unsere Bleichröder, unsere Mendelssohns ihren Sitz mitsamt ihrem Patriotismus von heute auf morgen nach London oder New York verlegen könnten, wird wohl nicht einmal der Herr Dr. Heim bezweifeln. Auf märkischem Sand eine asiatische Horde verkaloppierte sich einmal Walter Rathenau über die Berliner Judenschaft.